Erster, dies ist ein Psalm von David. Er ist für den Musikmeister mit Flöten. Zweiter, Herr, höre meine Worte. Höre mein Seufzen. Dritter, mein König und mein Gott, höre mein lautes Rufen. Ich bete zu dir. Vierter, Herr, am Morgen hörst du meine Stimme. Am Morgen bereite ich mich vor und warte auf dich. Fünfter, du bist kein Gott, der Böses mag. Böse Menschen dürfen nicht bei dir sein. Sechster, stolze Menschen können nicht vor dir stehen. Du hast alle, die Böses tun. Siebter, du lässt Lügner sterben. Herr, du magst keine Menschen, die Blut vergießen. Du magst auch keine Betrüger. Achter, aber ich darf wegen deiner großen Güte in dein Haus gehen. Ich knie mit Respekt vor deinem heiligen Tempel nieder. Neunter, Herr, führe mich auf deinem richtigen Weg. Meine Feinde sind da. Mach deinen Weg vor mir klar. Zehnter, sie sagen nichts Wahres. Ihre Gedanken sind schlecht. Sie lügen mit ihrer Zunge. Elfter, Gott, erkläre sie für schuldig. Lass ihre Pläne scheitern. Vertreibe sie wegen ihrer vielen schlechten Taten. Sie haben sich gegen dich aufgelehnt. Zwölfter, aber alle, die bei dir Schutz suchen, sollen sich freuen. Sie sollen immer jubeln, weil du sie schützt. Die deinen Namen lieben, sollen sich freuen. Dreizehnter, Herr, du segnest die guten Menschen. Du gibst ihnen deine Güte wie einen Schild.